Wer nun sagt, die Arbeitslosen könnten sich ja ehrenamtlich engagieren, Bilder malen, stricken oder tanzen lernen, verkennt die Realität, die ein Leben im Nichtsinn bedeutet. Hobbys sind in unserer Gesellschaft zum Zweck der Erholung gedacht. Wenn Arbeitslose ein Hobby haben, setzen sie sich dem Vorwurf aus, ihm nachzugehen, anstatt zu arbeiten. Sie gelten dann als egoistisch oder unangemessen hedonistisch. Ein Fliesenleger, der abends mal nach Zahlenbilder ausmalt, ist uns direkt sympathisch, weil uns sein Hobby das Gefühl gibt, ihn besser zu verstehen, ihn als mehrdimensionalen Menschen zu begreifen. Ein Arbeitsloser, der dasselbe tagsüber macht, kommt uns verrückt vor, ein bisschen spleenig. Hat er nichts Besseres zu tun? Kann der davon leben? Ist das eine Karriere?